من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لو أنت ريشت خراب شون دوتشون في مخم ضعيفة بإذن تعالى من ذلك ليرون كفن سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام المرام وبيزل باي كتاب الجامع حديث 1300 أنا غايسك. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أخشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أخرجه الترمذي وصححه. إفشاء السلام أي إظهاره، والمراد نشر السلام على من تعرف بين على من يعرف الإنسان وعلى من لا يعرف. ولذلك روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ولا ومن لم تعرف. ولا بد أن يكون بلفظه السلام. فيقول السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد أحدكم فليسلم، وإذا قام فليسلم. إذا قعد سلم، قام يسلم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يؤشر الإنسان في السلام، أو مثلا هل هو هكذا أعمل له بس هذا في نهي. أما إذا قلت له السلام عليكم ما في مشكلة. لا تسلموا تسليم اليهود، فإن تسليمهم بالأكف والرؤوس، يعني بالأكف عفوا بالكف يعني وبالرأس، يعني بيعمل هكذا أو بيعمل هكذا. إلا طبعا حال الصلاة، إلا حال الصلاة. فإذا كان يصلي ودخل أحد وقال السلام عليكم، فيومئ بيده، يومئ بيده لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما صلة الأرحام فواضح، بارك الله فيكم. وأما صلاة الليل فواضحة. فإذا فعلتم هذه الأمور تدخلوا الجنة بشروط دخول الجنة، وهي أن يغفر الله سبحانه وتعالى للإنسان ويتقبل منه، وأن يكون هذا الإنسان على أن يكون هذا الإنسان على العقيدة الصحيحة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. عبد الله بن سلام رضوان الله عليه زاكته لجزانت الله صلى الله عليه وسلم زاكته او ايه لويته فبغايتت دن فريدن و دن فريدن سكروس unter euch und pflegt die Beziehung zu eurer Verwandtschaftsbande und speist die Speise und betet in der Nacht während die Leute schlafen, dann werdet ihr das Paradies Allah subhanahu wa ta'ala mit Salam, das bedeutet hier, das ist mit Sicherheit, inshallah, ohne Angst werdet ihr ins Paradies kommen. Das Hadith ist bei Tirmidhi und das ist sahih. Wallahu ta'ala ala wa alim. Was bedeutet hier, verbreitet Friedensgruß unter euch? Das bedeutet, man sollte jeden Muslim begrüßen, den man jeden Muslim begrüßen, den man kennt und den man nicht kennt. Assalamu alaikum. Auch natürlich mit Assalamu alaikum. Nicht, dass man sagt Hallo oder Hi. Und noch dazu, Barakallahu fikum, Assalam sollte klar sein. Assalamu alaikum. Nicht Assalamu alaikum. Als ob tot für euch. Und wenn und der Prophet sallallahu alaihi hat natürlich verboten, dass man bei An-Nasa'i, barakallahu fikum, von Jabir überliefert, dass man wie die Juden macht, dass man entweder mit seiner Hand zeigt oder mit seinem Kopf schüttet beim Begrüßen. Bei uns gibt es sowas nicht. Das ist, wenn, aber wenn man weit von dir ist und du hebst deine Hand für ihn und du sagst dabei, Salamu alaikum, ist es kein Problem. Aber bei Ihnen ist die Sache so, der macht dir nur so, zum Beispiel jetzt, es gibt nur 2 Meter zwischen uns. Dies ist nicht von unserer Religion aufpassen, leider, das wird viel gemacht. Und der Prophet sallam sagte, wenn jemand von euch sitzt in der Gruppe, dann sollte er Salam geben. Und wenn er auch weggeht, dann sollte er Salam geben. Heutzutage, wenn du reinkommst und rausgehst, sagst Salam alaikum, dann sagen, gerade habt ihr Salam alaikum gesagt. Möge Allah uns bewahren. Ich habe ihn motiviert. Gib mal was. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Das heißt allgemein, man sollte nicht mit, wenn man rausgeht oder reinkommt, dann sollte man Assalam geben. Übrigens, die Sahaba, radhiyallahu anhum, als sie liefen, und zum Beispiel kam ein Baum dazwischen, und sie haben sich getrennt voneinander, und dann haben sie sich nochmal getroffen hinter dem Baum, dann hat man gesagt, Assalamu alaikum, nochmal. Und mit Händen zeigen, im Gebet kannst du das machen. Das heißt, wenn du betest und jemand sagt, Assalamu alaikum, dann zeigst du mit deiner Hand. Und diese Sunna ist fast gestorben unter Muslimen. Keiner, ganz wenige wissen sowas. Der Prophet sallam hat gebetet, dann kam einer, der hat gesagt, Assalamu alaikum, der Prophet hat mit seiner Hand gezeigt. Als Erwiderung, ja, Assalam, ist kein Problem in diesem Sinne. Wenn man Assalamu alaikum sagt, dann sollte man klar und deutlich sagen, dann bekommt man dafür 10 Hasanat, Assalamu alaikum wa rahmatullah, 20, 10, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, dann bekommt man 30 Hasan, deshalb sollte man das machen und erwidern. Heute sagst du manche Leute, Assalamu alaikum, der sagt Assalamu alaikum, das ist keine Erwiderung. Wenn jemand dir sagt, Assalamu alaikum, du sagst so, wa alaikum assalam. Oder wa alaika assalam. Entweder einzeln oder plural, kein Problem. Und man sollte besser erwidern. Das ist bezüglich Assalam. Das zweite Barakallahu ist, der Professor Sam sagte, Silu al-Arham. Und das haben wir genug darüber gesprochen, Barakallahu fikum, über Silat al-Rahim. Das wird, wenn du ins Paradies kommen möchtest, wenn du willst, dass Allah subhanahu wa ta'ala deine Zeit, dein Leben, deine Kinder und alles segnet, dann pflege die Beziehung zu deiner Verwandtschaftsbande. At'im al-Ta'am, speist, gib den Armen zum Essen, zum Trinken. Wasallu bil-Layl, betet in der Nacht, während die Leute schlafen, dann werdet ihr ins Paradies mit Sicherheit kommen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala uns ins Paradies bringen. Das heißt, diese Handlungen sind Gründe, dass Allah subhanahu wa ta'ala eine Person Barmherzigkeit schenkt und ins Paradies bringt. Wa an Tamim al-Dari, radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ثلاثا قلنا لمن قال هي لمن هي يا رسول الله قلنا لمن هي يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أخرجه مسلم وهذا الحديث مشهور تكلمنا عليه أكثر من مرة فما في داعي للإعادة بمثل هذه الأحاديث بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Religion ist Ratschlag, guter Ratschlag zu geben. 3-mal. Dann sagte, die sagten, das war die Sahaba, O Gesandte Allahs, für wen ist diese Nasihat? Sagte, für Allah, für sein Buch, für seinen Propheten, für die Führer oder die Herrscher der Muslime und für die Allgemeinheit der Muslime. Das Hadith ist bei Muslim. Barakallahu fikum, nachher. Ich denke, wir haben zigmal diese Überlieferung geklärt. Wie man Nasiha macht, was man nachher macht und so. Was bedeutet für Allah, für sein Buch, für seinen Propheten. Und deshalb, man braucht das nicht nochmal nachzuholen, weil wir genug über diese Überlieferung gesprochen haben. Und wenn wir über eine Überlieferung genug gesprochen haben, dann sparen wir uns die Zeit. Barakallahu fikum, nachher. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الجنة أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق وحسن الخلق. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم. الحديث دليل على عظمة تقوى الله وحسن الخلق، فالإتيان بالواجبات واجتناب المحرمات هذا هو التقوى، ومن حسن خلقه فهذا إن شاء الله يدخل الجنة. بارك الله فيكم. أبو هريرة رضوان الله عليه sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, das meiste, was ins Paradies bringt, das meiste, was ins Paradies führt oder bringt, ist Gottes Furcht und das gute Benehmen. Das Hadith ist bei Tirmidhi und Al-Hakim hat das als Sahih eingestuft. Diese Überlieferung auch haben wir schon erklärt. Das bedeutet, ein Grund, dass man ins Paradies kommt, ist, dass man Allah fürchtet, indem man das Gute macht und das Schlechte untersagt, und dass man das gute Benehmen hat, das gute Benehmen hat, das gute Verhalten, Charaktereigenschaften hat man, die in Ordnung sind. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. أخرجه أبو يعلى وصححه الحاكم والحديث ضعيف والله تعالى أعلم. معناه واضح، يعني أنت ما تستطيع بالمال أن تكسب الناس، هو ولو مهما فعل، وأنا بحسن الخلق تستطيع أن تكسب الكثير من الناس. بارك الله فيكم. أخ أبو هريرة überlieferte, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم gesagt hätte: Ihr könnt nicht die Leute, ihr könnt nicht alle Leute sozusagen anbinden, oder ihr könnt nicht alle Leute zu euch ziehen. Aber mindestens, ihr sollt die Leute so begegnen, mit einem lächelnden Gesicht und das gute Benehmen. Diese Überlieferung ist schwach. Diese Überlieferung ist schwach. Das war Abu Ya'la und bei Al-Hakim. Und das ist schwach im Ba'if Al-Jama. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه المؤمن. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. يعني المؤمن للمؤمن كالمرآة ينظر فيها، أنت المرآة تنظر فيها حتى ترى نفسك، فأخوك يكون مرآتك بحيث ترى نفسك. فلذلك قال أهل العلم قالوا قل لي من تخالل أقول لك من أنت. يروى ذلك عن ابن عباس رضي الله عليه. بارك الله فيكم. أو أبو هريرة erzählte, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte, der Mu'min, für einen Mu'min ist wie ein Spiegel. Der Mu'min wie der Spiegel sein Bruder, sein Charakter, sein Benehmen. Deshalb sagen die Gelehrten, man sagt von Ibn Abbas, sie sagen, dass die Überlieferung ist bei Abu Dawud, die sagen, sag mir, wer dein Freund ist, dann sage ich dir, wer du bist. Weil dein Bruder sollte dein Spiegel sein. Dein Spiegelbild. Wie dein Benehmen ist, ist dein Benehmen. Wie sein Charakter ist, ist dein Charakter. Und so weiter. Das ist nicht in allen Themen, aber allgemein. Weil die Gläubigen, die sind gute Leute, und jeder sieht sich in seinem Bruder. Und der Bruder sieht sich in dir. So sollten wir sein eigentlich. Aber ist das so? Natürlich nicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das wird praktisch heute, das ist nicht der Fall. Weil die meisten Muslime, die kennen sich nur in der Moschee. Wenn sie draußen sind, dann vergessen sie alles. Die meisten, das sage ich nicht alle. Wa'an ibn Umar رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن وهو عند الترمذي وعند الترمذي إلا أنه لم يسمي الصحابة ابن عمر. فهذه بارك الله فيكم الأفضلية هي في مخالطة الناس وأمرهم بالمعروف ونهم عن المنكر وحسن المعاملة معهم. هذا ليس في كل زمان مكان، لأنه في بعض الأمكنة وبعض الأزمنة يا أخوة العزلة فيها خير من مخالطة الناس. يعني أحيانا العزلة أفضل وأحيانا المخالطة أفضل. إذا كان في من يعينك على الخير، كان في أهل خير، فالمخالطة أفضل رحمه الله. إذا كنت تستطيع تدعو وتأمر بالمعروف ولا عن المنكر، المخالطة أفضل. أما إذا ما كنت تستطيع لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر وما في أحد يعينك على الخير، فالعزلة أفضل حتى تحفظ دينك، حتى ما تأثر بالناس فتفقد دينك. نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيكم. ابن عمر رضي الله عليه ذاكته دي غزنت الله صلى الله عليه وسلم ذاكته دي مؤمن دي من دي لوتن كونتاكتها دي لوتن كونتاكتيرت ومت إينن ليت إس بسا وهم دي تزايق جدولت wenn sie ihm Schaden zufügen, ist besser als der Mu'min, der mit den Leuten nicht zusammenkommt und der zeigt nie, kein Geduld, wenn sie ihm Schaden zufügen. Die Überlieferung ist bei Ibn Majah und das ist eine schöne Überlieferung. Und bei At-Tirmidhi, aber er hat Ibn Umar nicht erwähnt. Was bedeutet das? Das bedeutet, an bestimmten Plätzen, an bestimmten Orten, in bestimmten Zeiten, es ist besser, dass man mit den Leuten zusammenkommt, damit man das Gute gebietet, das Schlechte untersagt. Damit man den Leuten zeigt, was richtig, was falsch ist. Und deshalb es ist es besser, dass man mit den Leuten zusammenkommt, weil man etwas schaffen kann. Aber in bestimmten Zeiten, in bestimmten Orten, es ist besser, dass du dich zurückziehst, damit du deine Religion schützt. Was ist der, ich meine, was ist hier die Schiedslinie zwischen den beiden? Wenn du Leute hast, die dir helfen, die noch gut sind, du kannst mit ihnen deine Religion praktizieren, dann ist es besser, dass du mit ihnen bleibst, auch wenn einige von ihnen dir Schlechtes tun. Aber wenn du niemanden hast und du fühlst dich selber, wenn du weiter mit den Leuten bleibst, du wirst deine Religion verlieren, dann lieber, dass du dich zurückziehst. Und du hast diese Abgeschiedenheit von den Leuten. Deshalb, es gibt bestimmte Zeit, die Abgeschiedenheit von den Leuten ist besser. Und es gibt eine andere Zeit, dass man allgemein mit den Leuten zusammenkommt, ist besser. So, in unserer Zeit, was können wir sagen? Manche Leute werden sagen, lieber ziehe ich mich zurück in dieser Zeit. Das stimmt nicht. Es gibt Moscheen, es gibt gute Leute, es gibt Leute, die zu Allah aufrufen, du kannst deine Religion lernen, deshalb du kannst nicht sagen, ja, lieber zurückziehen. Aber vielleicht, wenn du in einem Gebiet bist, die sind Muslime, ja, aber die machen schlecht und du fühlst dich selber, wenn du mit ihnen bleibst, dann wirst du schlimmer. Dann lieber dich zurückziehen und deine Religion praktisch besser. Aber wir sind noch nicht in der Zeit von Losla. Von Abgeschiedenheit. Das kommt Allahu alam später. Allahu ta'ala ala wa alam. Wa an ibn Mas'ud radiyallahu anhu qal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi rawahu Ahmad wa sahahahu ibn Hibban. Fannabi sallallahu alayhi wa sallam kana ashraf al-ibad khalqan wa khuluqa. وهذا اعتراف منه بالمنة، يعني اعتراف بالمنة بمنة الله علينا، بنعمة الله علينا، وطلبا لاستمرار النعمة وشكرا لله سبحانه وتعالى على النعمة، وتعليما للأمة أنه كما أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الخلق، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فكما خلقك الله في أحسن تقويم فاطلب من الله يجعل خلقك خلقك من أفضل الخلق. والناس يتفاوتون أخلاقا، في بعض الناس عنده أخلاق طيب، في بعض الناس ليس القضية أن يظن الناس في مسألة الصلاة فقط. يعني أنا أنصح نصيحة، هنا كثير من الناس يظن أنه خلص إذا تاب وبدأ يصلي خلص انتهى الأمر وصل، والمسكين ما يدري أنه عليه أن يغير قلبه، أن يطهر قلبه، أن ينقي قلبه، عليه أن يغير خلقه، تعامله مع الناس، تربيته، كلها يجب أن يغيرها حتى يكون من أهل الحق ومن أهل الفضل، وليس القضية فقط في الصلاة. كثير من الناس يصلوا ترى ولكن لا يفهم من صلاته شيء، وليس له من صلاته شيء، وما أصلا ما تؤثر فيه الصلاة، صارت روتين يعني، صارت فقط مثل حركات انتهى. نسأل الله العافية والسلام. أما أهل الإيمان فالأمر عندهم غير. ابن مسعود رضوان الله عليه زاكت لقزمت الله صلى الله عليه وسلم زاكت او الله او الله ich bitte dich wie du pass auf jetzt wie du meine Schöpfung schön gemacht hast, dass du auch mein Charakter, mein Benehmen schöner machst, besser machst. رواه أحمد وصححه ابن حبان. Das war Imam Ahmed und bei Ibn Hibban. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam war der Beste. Salawatullahi wa salamu alaihi. Der war der Beste in der Schöpfung und der Beste auch im Charakter und im Benehmen. Du bist von edlem Charakter, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Von edlem Benehmen bist du. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Und trotzdem sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, oh Allah, du hast mir diese Schöpfung gegeben. Das heißt, die Schöpfung eines Menschen ist die Beste. Weil Allah sagt das im Koran. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Deshalb, man erzählt eine Geschichte unter den Gelehrten. Subhanallah. Ein Gelehrter und seine Schüler, man erzählt diese Geschichte von Malik und Shafi'i. Aber Allahu A'lam jetzt. Ein Gelehrter kam zu ihm, ein Mann und eine Frau. Sie haben die Scheidung gemacht. Wie hat er die Scheidung gemacht? Der hat seiner Frau gesagt, wenn du nicht schöner als der Mond bist, dann bist du geschieden. Im Arabischen, wenn man sagt, das ist eine Person schön, da sagt man, sein Gesicht ist wie ein Mond. Du bist so schön. Er sagt, wenn du nicht schöner als der Mond bist, dann bist du geschieden. Und dann sagte der Gelehrte, der hat das sofort so verstanden, sprachlich. Ja, wer ist schöner als Mond? Er sagt, dann ist sie geschieden. Die kamen raus. Der Schüler sagt, was sagt er euch? Sagen ja, der hat gesagt, sie ist geschieden. Er sagt, nein, bleibt hier. Der ging zu ihm. Der sagt, Allah sagt im Koran, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Wir haben den Menschen mit der besten Gestaltung erschaffen. Der sagt, du hast recht, ruf sie zurück. الله أعلم بك ما قلنا لهم بالألماني. أنا تيجزات ناي بس اسمي سرقوليت أنا قلت بالألماني. الله أعلم بك زين بين مالك والشافعي. هو يروى. ما هو أنا قلت لكم إياه ولكن الله أعلم. على كل شاط مال بارك الله فيكم بس هيست. Die beste Schöpfung ist Schöpfung von Menschen. Und wirklich die entwickelteste Schöpfung ist von einem Menschen. Die entwickelte überhaupt. Die entwickelteste. Und deshalb, oh Allah, wie du meine Schöpfung so schön gemacht hast, mach auch meinen Charakter so schöner. Man hat Charakter. Man hat gute Eigenschaften, aber man verlangt von Allah subhanahu wa ta'ala, dass dies besser wird. Barakallahu fikum wa jazakumullah khayran. Deshalb hier, das ist erstmal Anerkennung der Gabe Allah subhanahu wa ta'ala. Zweitens, man dankt Allah subhanahu wa ta'ala für die Gabe. Und man verlangt von Allah subhanahu wa ta'ala, dass die Gabe bleibt. Und das ist eine Lektion für die Umma. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit dem besten Charakter so was sagt, dann was sollen wir sagen? Deshalb eine Empfehlung, wie ich schon gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich euch auch schon erzählt habe. Manche Leute kommen in die Moschee, die beten, denken, dass sie haben alles erreicht, alles. Das stimmt nicht. Wenn du dein Herz nicht reinigst und wenn du deinen Charakter nicht verbesserst und wenn du den Islam nicht richtig verstehst, dann hast du nichts von Tauba verstanden übrigens. Die Sache geht nicht nur um das Gebet. Weil manche Leute denken, das geht um die Welt. Es gibt Millionen, die beten. Aber schau mal, was sie nach dem Gebet machen. Es gibt manche, die gehen, die machen Umrah. Warum? Weil sie davor am Wochenende waren sie in einem anderen Land und die haben Zina begangen, das ganze Wochenende. Und dann kommen sie nach dem Wochenende und die machen Umrah und sagen, ja, Alhamdulillah, Allah hat uns verziehen. Es gibt manche, die macht alles. Es gibt Leute, Leute, Allah al-Azim, es gibt Leute, die denken so, ah, die denken, nur du brauchst Freitag bis Freitag zu beten. Das wird die fünf Gebetszeiten, jeden Tag gibt es nicht. Nur Freitag, Freitag. Der sagt sowieso, Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht dir alles. Man, was ist das für ein Charakter, was ist das für ein Benehmen? Man hat den Islam nicht verstanden, man hat gar nicht verstanden. Und dann, manche denken, wenn man nur betet in der Moschee, dann hat man alles erreicht. Beten in der Moschee ist eine Pflicht, beten ist eine Pflicht, du hast nicht alles erreicht. Derjenige, der alles erreichen will, ist derjenige, der zusätzlich gut macht. Der sein Herz reinigt, derjenige, der sein Herz reinigt, seine Handlungen reinigt von Sünden und so weiter. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren und möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns annehmen. Das war Barakallahu fikum, der fünfte Kapitel, das waren At-Targhibu fi Mahasin al-Akhlaq. Das war, erstmal haben wir gesagt, Warnung vor schlechten Charaktereigenschaften. Dann haben wir Verlangen nach guten Charaktereigenschaften oder Vorzug von diesen guten Charaktereigenschaften. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 6, Barakallahu fikum. Zu Kapitel 6 und das ist das letzte in diesem Buch. Und zwar Babu Zikri wa Ad-Du'a. Babu Zikri wa Ad-Du'a. Kapitel Erwähnung Allah subhanahu wa ta'ala und Bittgebet. Erwähnung und Bittgebet. Bitte schön. الذكر مصدر ذكر وهو ما يجري على اللسان أو القلب والمراد به ذكر الله تعالى والدعاء مصدر دعا وهو الطلب ويقال على الحث على الشيء نحو دعوت فلانا استعنته ويقال دعوت فلانا استغفت به ويطلق على العبادة وغيرها واعلم أن الدعاء ذكر الله تعالى وزيادة فكل حديث في فضل الذكر يصدق عليه وقد أمر الله تعالى عباده بدعائه فقال ادعوني أستجب لكم وأخبرهم بأنه قريب مجيب دعوة الداعي فقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب مجيب دعوة الداعي إذا دعاني وسماه مخ العبادة طبعا الحديث فيه ضعيف ففي الحديث عند الترمذي من حديث أنس مرفوعا الدعاء مخ العبادة هذا الحديث ضعيف بارك الله فيكم بهذا اللفظ إنما الدعاء هو العبادة هو الحديث الصحيح وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يغضب على من لم يدعوه فإنه أخرج البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة مرفوعا من لم يسأل الله يغضب عليه وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله يحب أن يسأل فأخرج الترمذي من حديث ابن مسعود مرفوعا سألوا الله من فضله فإنه يحب أن يسأل الحديث كذلك ضعيف ولا حديث في الحث على عليه كثيرة وهو يتضمن حقيقة العبودية والاعتراف حقيقة العبودية والاعتراف بغنى الرب تعالى وافتقار العبد وقدرته تعالى وعجز العبد وإحاطته تعالى بكل شيء علما فالدعاء يزيد العبد قربا من ربه من ربه تعالى واعترافا بحقه ولذا حث صلى الله عليه وسلم على الدعاء وعلم الله عباده دعاءه فقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ونحوها وأخبرنا بدعوات رسله وأنبيائه وتضرعهم فقال أيوب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وقال زكريا ربي لا تذرني فردا وقال فهب لي من لدنك وليا وقال أبو البشر ربنا ظلمنا أنفسنا وقال يوسف ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث إلى قوله توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ودعا نبينا في مواقف لا تنحصر عند لقاء العدو وغيرها، ودعواته في الصباح والمساء والصلوات وغيرها معروفة. فالعجب من الاشتغال بذكر الخلاف بين من قال التفويض والتسليم أفضل من الدعاء، فإن قائل هذا ما ذاق حلاوة المناجاة لربه تعالى ولا تضرعه واعترافه بحاجته وذنبه. واعلم أنه قد ورد من حديث أبي سعيد عند أحمد مرفوعة إنه لا يضيع الدعاء، بل لا بد من إحدى خلال ثلاث: إما أن يعجل له دعوته أو يعجل له دعوته، وإما أن يؤخرها إلى الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها أو يصرف عنه من السوء مثلها. وصححه الحاكم الحديث عند ابن ماجه، وهو عفوا أين. وللدعاء شرائط ولقبوله موانع قد أودعناها أوائل الجزء الثاني من التنوير شرح الجامع الصغير، وذكرنا فائدة الدعاء مع سبق القضاء. كلام يا أخوة رائع للمؤلف رحمه الله تعالى في مسألة الذكر والدعاء. الذكر يكون باللسان ويكون بالقلب، وأفضل الذكر هو أن تتواطأ الجوارح مع اللسان مع القلب كلها في ذكر الله سبحانه وتعالى. وأما الدعاء هو الطلب، الطلب. فأنت تحث على الشيء، تقول دعوت فلان، حثيت على شيء، استعنت به أو استغثت به، كذلك دعاء. والدعاء ذكر الله تعالى وزيادة، يعني فيه ذكر لله، لأنه تقول اللهم، وزيادة تطلب من رب العالمين. والدعاء هو العبادة، لأنه العبادة في دعاء عبادة ودعاء مسألة. أما دعاء المسألة لما تقول يا ربي يا ربي يا ربي، وأما دعاء العبادة لما تصلي وتصوم إلى غير ذلك. والله سبحانه وتعالى يحب أن يسأل ويغضب: إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. والدعاء فيه إثبات غنى الرب، وفيه افتخار العبد وعجزه. وكذلك بارك الله فيكم، الأنبياء كلهم كانوا يدعون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو حتى تفطر قدماه. ولذلك الدعاء لا يضيع، إما أن يقبله الله ويعجله في الدنيا، أو أن الله سبحانه وتعالى يؤخره للعبد إلى يوم القيامة، أو أن الله سبحانه وتعالى يصرف عن هذا العبد من السوء مثل هذا الدعاء الذي دعا. حديث رواه الإمام أحمد وصححه الحاكم. فلذلك بارك الله فيكم، فضل الدعاء كبير والذكر في ذلك، وسيأتي بارك الله فيكم من الأحاديث ما يدل على هذا. بارك الله فيكم، كافة الذكر والدعاء تزود إرفينونغ الله سبحانه وتعالى وانت بيت كبيت مصبا. بارك الله فيكم، إرفينونغ داس كونت داس اس نتوليش اين اين نومن او دا داس اوخ اين سوبيكتيف فيا إرفينن الله سبحانه وتعالى اوف دا تسومين ومن هاخت وانت الدعاء بيت كبيت داس اس mehr als erwähnen. Du erwähnst dabei Allah subhanahu wa ta'ala und du verlangst von Allah subhanahu wa ta'ala. Du verlangst, dass jemand dir hilft. Du verlangst zum Beispiel, dass jemand dir Nothilfe leistet. Du verlangst etwas von einer Person. Wenn die Leute das machen können, das ist kein Problem. Aber wenn die Leute das nicht machen können, oder wenn sie verstorben sind oder weit sind und die können dir nicht helfen, dann darfst du nicht von den Leuten was verlangen, sondern du sagst, oh Allah, und du bittest Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb Allah subhanahu wa ta'ala liebt von dem Diener, dass er ihn anfleht. Und dass der Diener sagt, oh Allah, gib mir das und mach mir das. Und der Dua gibt zwei Arten. Dua al-Ibadah, das wird Anbetungsbittgebet. Und Dua al-Mas'ala, das bedeutet Verlangensbittgebet. Dua al-Mas'ala ist, du sagst, ja Allah, gib mir das. Mach mir das. Und Dua al-Ibadah, das ist, indem du betest, fastest und so weiter. Und Barakallahu fikum, der Prophet Sassam sagte, Dua'u huwa al-Ibadah. Der Autor hier hat eine Überlieferung hier erwähnt, und zwar Dua'u Mukh al-Ibadah. Das heißt, Dua ist Kern von Anbetung. Aber eigentlich diese Dua ist Kern von Anbetung, ist schwache Überlieferung. Das ist bei Tirmidhi und das ist schwach. Aber Dua'u huwa al-Ibadah. Mit Gebet ist die Anbetung, das ist authentisch. Weil wie gesagt, haben zwei Teile. Barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala auch ist unzufrieden mit einer Person, die Allah subhanahu wa ta'ala nicht um etwas bittet, um Gutes bittet. Deshalb die Propheten, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns im Koran beigebracht, wie wir ihn bitten. Indem er sagt, Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. O Allah, ziehe uns nicht zur Rechenschaft, wenn wir etwas vergessen haben oder unabsichtlich gemacht haben, was schlecht ist. Und auch die Propheten haben uns das beigebracht. Zum Beispiel, Ayyub sagt, O Allah, mir wurde Schlechtes passiert. Deshalb, und du bist der Barmherzige, aller Erbarmer. Das heißt, O Allah, gib mir Gesundheit. Zakaria sagte, oh Allah, lass mich nicht allein. Ich möchte einen Nachfolger, ich möchte einen Sohn. Dann hat er bekommen. Adam sagte, oh Allah, wir haben uns Unrecht getan. Verzeih uns und nimm von uns an. Und Yunus a.s. La ilaha illa ant. Subhanak. Ich war von den Leuten, die Unrecht getan haben. Und der Prophet s.a.s. hat so viele Bittgebete gemacht. Früh und Abend, im Gebet, nach dem Gebet, vor dem Gebet, alles Erwähnungen. Und deshalb, Barakallahu fikum, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala bittet, dann sollte man nicht denken, dass das Bittgebet nicht angenommen wird. Doch, wenn du die Bedingung für Annahme des Bittgebetes gebracht hast und du hast nicht Gründe gebracht, dass dein Bittgebet nicht angenommen wird, dann wird dein Gebet angenommen. Bittgebet angenommen. In einer Form von drei oder in einer Art von drei. Entweder Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir das im Leben oder Allah subhanahu wa ta'ala spart es dir am letzten Tag oder Allah subhanahu wa ta'ala verhindert etwas Schlechtes, was dir passieren könnte durch dein Bittgebet. Allah schützt dich vor etwas, was schlecht für dich gewesen wäre. So, barakallahu fikum. Al-Dua ist sehr wichtig. Man sollte immer Bittgebet machen und man sollte Allah subhanahu wa ta'ala erwähnen. Aber ich sage, nach der Sunna erwähnen und Bittgebet nach der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Nicht, was manche Leute heute tun. Es gibt manche, die denken, erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala bedeutet, einen Kreis zu machen und dann zu hüpfen und zu tanzen. Und dann hu, hu, hu, hu, hu. Und man kann das sehen. Ich meine, die können das nicht bestreiten, weil Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das ist nicht, jazakumullah khaira, barakallahu fikum, das was Bittgebet und was erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala ist. Aber erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala nach der Sunna, wie der Prophet s.a.w. uns beigebracht hat. Und es gibt dafür bestimmte Adab, bestimmte Regeln, bestimmte Voraussetzungen und man sollte das lernen. Inshallah, der Autor auch bringt einige davon und er sagt uns bestimmte Erwähnungen, Barakallahu fikum, sagt nachher in den nächsten Hadithen, die geblieben sind, und zwar die sind ungefähr 30 Hadithe, die geblieben sind. Da sind wir durch mit dem Buch, außer Buch von Al-Hudud, Buch von Al-Itiq, Buch von Al-Jinayat und Buch von Al-Jihad. Diese, inshallah, werden wir im Nachhinein, inshallah, durchnehmen. Ich weiß nicht, Al-Itiq, was wir damit machen. Sicherlich Al-Itiq. Al-Itiq bedeutet Sklaven befreien. Ja, Al-Hudud und Al-Jinayat. Das sind die Straf, sozusagen die Handlungen, Straftaten sozusagen und Strafregeln und so weiter, Strafgesetz. Und Al-Jihad, das ist natürlich Aufopferung für Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, mal sehen, wie wir dann weiterkommen, bi'idhnihi ta'ala. Khair. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Hadith 1438. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انتبه أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه أي أنا معه بحسب ما قصده من ذكره لي كذلك كيف تذكر الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى معك هذه صفة المعية بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا الله معنا بعلمه سبحانه وتعالى والله معنا بسمعه سبحانه وتعالى والله معنا يرانا ويسمعنا ويعلم سبحانه وتعالى وهو معنا فذلك صفة المعية صفة لله كيف الله أعلم ومعنا نثبت صفة المعية لله سبحانه وتعالى قال تعالى إنني معكما أسمع وأرى فذلك انتبهوا لهذا بارك الله فيكم فالإنسان لما يذكر الله يجب أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى معه حين الذكر وأن الله يسمعه ويراه ويعلم ما يقول هذا العبد بارك الله فيكم أبو هريرة رضي الله عليه زاكته لقزمت الله صلى الله عليه وسلم زاكته Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ich bin mit meinem Diener, solange er mich erwähnt und solange seine Lippen mit meinem Namen sich bewegen. Das ist bei Ibn Majah und bei Ibn Hibban und Al-Bukhari hat das erwähnt, aber Ta'liqan, also der hat die Überlieferungskette verlassen, der sagt das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt. Was bedeutet diese Überlieferung? Das bedeutet, du musst wissen, es gibt eine Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala, das heißt Al-Ma'iyya, mit uns, mit sein. Allah subhanahu wa ta'ala ist mit uns, mit seinem Wissen, mit seinem Gehirn, mit seinem Sehen subhanahu wa ta'ala. Allah sieht, hört, weiß, was wir tun. Und Allah hat eine Eigenschaft, das heißt Al-Ma'iyya, das ist mit uns. Wie? Allahu A'lam. Wir bestätigen diese Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt nicht ma'ana, wie manche denken, ja, wal'iyadu billah, was einige denken. Weil wenn sie hören ma'ana, dann denkt ihr sofort, ja, was bedeutet ma'ana? Ja, ma'ana, das ist seine Eigenschaft, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala erwähnst, dann musst du wissen, Allah subhanahu wa ta'ala ist mit dir, der hört dich. Der sieht dich, der weiß, was du sagst. Deshalb, du musst dein Herz reinigen und du musst deine Lippen mit erwähnen, Allah subhanahu wa ta'ala, nach der Sunnah. Ja, und du musst Allah subhanahu wa ta'ala dabei immer erwähnen, subhanahu wa ta'ala. Wenn man Allah subhanahu wa ta'ala nicht erwähnt, das ist Barakallahu fikum Katastrophe. Weil derjenige, der Allah nicht erwähnt, hat etwas verloren. Hat sozusagen einen Schlüssel zur Freude und auch und Ruhe des Herzens. Nicht, der hat das verloren. Weil nur mit Erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala die Herzen ruhig werden. Und das ist Allah wird geleitet, mein Kulub. Aber bitte, nochmal. Nicht diese Art von Erwähnen, was die Sufis meinen, ja? Ein Kreis und dann fangen Allah, Allah, Allah, oh, oh, oh. Ich weiß nicht, was ich sage. Diese, wenn sie lernen das, ja? Alhamdulillah, ich kenne sowas nicht und ich will sowas nicht auch lernen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. وعن معاذ بن جبل وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. أخرجه ابن شيبة والطبراني بإسناد حسن وهو في صحيح الجامع. وهو في صحيح الجامع أي فضل الذكر بارك الله فيكم. والذكر سبب من أسباب النجاة من عذاب النار. والإنسان الذي يذكر ربه يا أخوة يذكر ربه في مواقف الفتنة وفي مواقف الثبات فهذا الذي يثبته الله سبحانه وتعالى. قال تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. شوف يعني الأعداء أمامك اذكر الله. ليش يا أخي؟ لأنه يجب أن يكون دائما قلبك مرتبط بربك واعلم أن النصر وما النصر إلا من عندي الله ومن عندك. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لا تفكر أنه من عندك النصر يأتي، إنما إن ما كتب الله لك النصر وما أعانك والله لن تنتصر. وإذا الله ما كتب لك أن تأتي المسجد والله لن تستطيع. وإذا الله ما كتب لك أن قلبك يطمئن بذكر الله والله لن يطمئن. لكن نحمد الله سبحانه وتعالى للنعمة ويجب علينا أن نذكر الله. فشوفوا ديننا، قبل ما تشرب تقول بسم الله، بعد ما تشرب تقول الحمد لله، لما تخرج من المسجد في ذكر، لما تدخل المسجد في ذكر، لما تجامع زوجتك في ذكر، لما تدخل الخلاء في ذكر، لما تخرج، حتى تكون حياتك كلها لله سبحانه وتعالى وكل حياتك مرتبطة ولسانك دائما رطب بذكر الله سبحانه وتعالى. لكن من أعظم الأعمال ذكر. ولذلك شوفوا يا أخوة، اسأل أي عالما قل له كيف أقوي إيماني، يقول لك أول شيء اذكر الله. كيف أقوي التقوى؟ اذكر الله. كيف الخشوع؟ ذكر الله. كيف ستجد في كل الأمور؟ يعني هذا الدواء هو الدواء لكل المشاكل ولكل المسائل ولكل أمور الحياة. فأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لذكره والعمل بكتابه وسنة نبينا وعلى كل شيء قدير. بارك الله فيكم. معاذ بن جبل رضوان الله عليه زاكته عند قزنت الله صلى الله عليه وسلم زاكته إذكيب كان بسغة تي دزون آدم توت دي إن فودة هلة ريتت ودى فودة تخاف الله سبحانه وتعالى ريتت في أرفين الله سبحانه وتعالى ودى أوسى أرفين الله سبحانه وتعالى. This is by ابن أبي شيبة and by الطبراني mit einer Überlieferung, die Hassan ist, und das ist in Sahih al-Jami. Das heißt, es gibt für Erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala so einen großen Vorzug, dass das ein Grund ist, dass Allah dich vor der Strafe der Hölle rettet und bewahrt vor dieser Strafe. Und deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala auch, überlegt euch, wenn ihr eure Feinde trifft, dann seid standhaft und erwähnt Allah viel. Das mit Erwähnung Allah subhanahu wa ta'ala wirst du stark und wirst du fest oder wirst du Standhaftigkeit bekommen. Und Erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala ist die schönste und die beste, was du machst. Weil mit Erwähnung Allah subhanahu wa ta'ala nach der Sunna, nicht nach der Bid'a. Erwähnung Allah subhanahu wa ta'ala befestigt und festigt dein Herz, mach dich standhaft und lass dein Herz ruhig werden. Deshalb schaut mal in unserer Religion, subhanallah, alles was du machst, ist mit Erwähnung Allah subhanahu wa ta'ala verbunden. Alles. Wenn du trinkst, dann sagst du Bismillah, bevor. Du trinkst, sagst du Bismillah. Danach sagst du Alhamdulillah. Wenn du isst, Bismillah. Danach Alhamdulillah. Wenn du auf Toilette gehst, sagst du ein Bittgebet. Wenn du rauskommst, dann sagst du ein Bittgebet. Erwähnst du Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du in die Moschee reinkommst, wenn du rausgehst, wenn du mit deiner Frau intim wirst, dann sagst du auch Bittgebet für Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist, dein Leben ist mit Erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala verbunden. Und deshalb auch noch etwas. Wenn du jetzt einem Gelehrten eine Frage stellst, sagst du ihm zum Beispiel, wie kann ich meinen Iman stärken? Wie kann ich meinen Glauben stärken? gesagt, ihr sofort erwähne Allah subhanahu wa ta'ala. Sag, ich habe Probleme und so, erwähne Allah subhanahu wa ta'ala. Wie kann ich mein Taqwa stärken? Erwähne Allah subhanahu wa ta'ala. Wie kann ich Geduld haben? Erwähne Allah subhanahu wa ta'ala. In allen Themen erwähne Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist ein Medikament für alles. Und durch Erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala erreichst du auch alles. Deshalb sollte man barakallahu fikum das verstehen. Aber nochmal, es gibt Erwähnen nach der Bid'a und Erwähnen nach der Sunna. Und wir erzählen hier über Erwähnen nach der Sunna. Nicht diese oder hu. Ja, rechts, links, oben, unten, möge Allah uns bewahren. Ja, wie nur in Nur. Ich habe das euch erzählt, damals mit Janur al-Nur. Wir waren in Arafah, in Hajj. Und neben uns gab es Seif. Und die haben angefangen. In Arafah sollte man doch Allah Bittgebet machen, Allah. Ja, und die saßen. Janur al-Nur, Janur al-Nur, Janur al-Nur. Eine Stunde, zwei Stunden. Ja, am Ende, du fühlst dich selber verschüttet. Du machst selber mit Janur al-Nur. Voila, am Ende, wir sind daneben an. Ich habe den Brüdern und Schwestern gesagt, komm, wir gehen in einen anderen Zelt. Ich meine, was sollen wir hier tun? Wir könnten nicht. Dann haben wir den Zelt gewechselt, daneben uns. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Wir kamen an die Schia. Und die haben angefangen, über Sahaba zu führen. Ich könnte nicht mehr. Ich wusste nicht, dann habe ich allen gesagt, kommt, wir bleiben draußen. Denn wir sind draußen geblieben. Man hier, ja, nur in Nur und die anderen, ja, Latif, Allah, ich habe ein paar Leute gesehen, einmal in Hajj. Ich habe nicht geglaubt, was ich gesagt habe. Die waren bestimmt Teufeln, diese Leute. Also mit so langen Haaren und die gucken dich so komisch, dass wir sie fixieren, ihre Augen. Genau wenn man besessen ist von Djinn, die sind so, ja, und schmutzig so, und die machen, so, weißt du, die schlagen sich in Arafah, die schlagen sich, weißt du, du siehst seine Augen, du siehst seinen Körper, und wie er sich bewegt, Wallah, du bekommst Angst. Derjenige, der keine Angst bekommt, wirklich ist ein Tapferer. Möge Allah uns bewahren. Deshalb war Barakallahu fikum, wir reden über Erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala nach der Sunnah. Alhamdulillah, diese Religion ist Religion der Wahrheit. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns nichts gelassen, ohne dass Allah subhanahu wa ta'ala uns davon berichtet hat, subhanahu wa ta'ala. Entweder im Koran oder durch die Sunnah vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Dharr sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam starb nicht, bis er uns alles erzählt hat, auch von den Vögeln, die in der Luft fliegen, die ihre Flügel zwittern in der Luft. Der hat uns davon erzählt. Deshalb, der hat uns auch erzählt. Und deshalb, passt auf, ja, da kommen die und sagen, es gibt bei Imam Ahmed ein Hadith. Dann kam, der erzählt, hier, ich sehe den Paki hier vor mir, Sheikh al-Islam. Ja, Tahir. Wie er Englisch spricht, man. Abu Bakr kam zum Propheten, der Prophet sagte ihm, oder Ja'far, und dann kam Ali und surrounded und he makes Hajjal kana yahjilu. Möge Allah uns bewahren. Und die Leute wissen nicht, dass solche Überlieferungen, die stimmen nicht, die sind schwach oder die sind erfunden. Und wenn sie auch stimmen würden, dass die werden anders von den Gelehrten erklärt und praktiziert, als was diese Leute wollen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Also aufpassen, Jazakallahu an barakallahu fikum. Wir sind bei Hadith 1440, uns bleiben 27 oder 37, wie viel haben wir denn? 27, 67 ist der letzte. Oder 68. 1467. Genau. Es bleiben noch 27 Hadithe. Da sind wir zu Ende erstmal. Barakallahu fikum wa jazakallahu khair. Möge Allah ta'ala von mir und von euch annehmen. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ma'a nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam sallam kathira. Subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wie viel zweite redet? 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. Übrigens, liebe Brüder und Schwestern, am Wochenende ist unser Plan wie folgt. Am Wochenende ist erstmal am Samstag, inshallah, nach Asr-Gebet, das wird ungefähr 14 Uhr 30 oder 15, 14.30 Uhr, sagen wir, in Hannover, machen wir weiter mit der Erklärung von Sahih Muslim. Und dann nach Maghrib, zwischen Maghrib und Isha, fangen wir an in Bremen, inshallah. Da machen wir weiter, barakallahu fikum, Tafsir al-Usul ila thalathat al-Usul. Und am nächsten Tag, das wird am Sonntag, sind wir in der Hauptstadt Germany, Berlin. Ja, wir machen dort zwei Unterrichte. Einen allgemeinen Vortrag und einen Unterricht Sunan Abi Dawud, die Erklärung von Sunan Abi Dawud. La la la, هذه الكلمة ما لها. الدين المعاملة ما لها ولا حديث ولا شيء صحيح الكلام صحيح يعني التعامل بين الناس وهذا من الدين صحيح ولكن ما فيها حديث أو كذا أبدا خير in Berlin in Berlin wann sind wir in Berlin ich weiß Sonntag الله يديك wann morgen wohin morgen Morgen wann? Morgen bereitet euch vor, heute? Nach Zuhr ist Grillen. Das kommst du, da kommst du. Talat Lahmi? Ja. Ja, der hat heute gearbeitet, anstatt deine Person. Alaikum salam. Neun Uhr dreißig, dann bis Duhr, dann nach Duhr fangen wir an mit den anderen Sachen. Was brauchen wir? Alles klar. طيب. عليكم السلام. خير. Die Brüder und Schwestern, die können ihre Fragen an die Admin schicken. Ich versuche zu kommen. Ich kann nicht versprechen, aber I versuchen. Inshallah. Wenn ich komme, bin ich da. Wenn ich nicht komme, bin ich nicht da. Richtig. Das ist gut. Wenn ich komme, dann bin ich da. Wenn ich nicht komme, dann bin ich nicht da. Allahu Akbar. Ich habe eine Frage. Ja, bitte. Hier die Überlieferung mit den Ratschlägen sind drei. Ja. Das habe ich noch nie gehört. Können Sie mal erklären? Den.